Anlässlich des 68. Gründungstages der DEVRK fanden in der Neuen Sozialistischen Partei Rumäniens und in der nigerianischen Juche Philosophie-Studiengruppe Seminare, in der nigerianisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Festtreffen, Fotoausstellung und Filmvorführung und in der Poliklinik Parida im nigerianischen Bundesstaat Zamfara Foto- und Bücherausstellung statt. An den Ausstellungsorten waren zu sehen die Fotos über die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un, die Bücher und Fotos über Juche Korea, das als eine unbesiegbare politische, ideologische und militärische Macht ihre Würde vor aller Welt demonstriert. Bei Filmvorführung wurde der koreanische Film Die Feierlichkeiten zum 70. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas in Anwesenheit von Genossen Kim Jong-un gezeigt. Auf den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in jenen Ländern teil. Auf der Veranstaltung in der nigerianisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft wurde ein Glückwunschtelegramm an Marschall Kim Jong-un angenommen.